endlich mal vorübernehmen. Für dein Denken und für dein Benehmen. Doch du sagst mir, du hast ja nichts gemacht. Du bist keiner, der aufhört zu schlägt. Du bist keiner, der die Brände legt. Du bist nur einer, der still heimlich lacht. Wenn Menschen um ihr Leben rennen, wenn die Kinder immer brennen, dann sitzt du allein zu Hause. Wenn es stiller klappt, du bist ein stiller Schäfer. Du träumst deinen blutigen Traum, du bist ein stiller Schäfer. Und dein Herz ist nicht dunkelbraun. Ist es für dich wirklich schon zu spät? Wie die Menschen sind und wie die Menschen waren. Glaubst du wirklich, dass du besser bist? Den besseren Deutschen, den gibt es nicht. Du stellst ihn nur in ein besseres Licht. Denn du bist mit Haut und Haar Faschist. Wenn Menschen um ihr Leben rennen, wenn die Kinder selber brennen, dann sitzt du allein zu Haus. Wenn es stiller klappt, du bist ein stiller Schläfer. Du träumst einen blutigen Traum, du bist ein stiller Schläfer. Dein Herz ist schlicht und gebraun. Ist es für dich wirklich schon zu spät? Ich will nur, dass ihr wisst, man kann sich wirklich ändern, wenn man ein Arschloch ist. Doch du wirst dich nicht ändern, weil du es nie probierst. Hör auf deine Stimme, die du gewiss entdeckst, wenn sie zu dir spricht, wenn du sie noch kennst, bevor du jede Menschlichkeit verlierst. Wenn Menschen um ihr Leben rennen, wenn die Kinder Zimmer brennen, dann sitzt du allein zu Haus. Wenn es stiller klappt, du bist ein stiller Schäfer. Du träumst deinen blutigen Traum, du bist ein stiller Schäfer. Dein Herz ist schlicht und gebraun, ist es für dich wirklich schon?